12. Kapitel, gelesen von Schalkmar. Thermosessow machte ein sehr verlegenes Gesicht, als er zu den Damen zurückkehrte. Ihre Verwirrung aber war noch viel größer. Die Mädchen sprangen auf und liefen hinaus, um ihre Tränen zu verbergen, die infolge der ihnen von der Mutter gehaltenen Pauke reichlich flossen. Die Postmeisterin selbst blieb als Opferlamm im Salon. Thermosessow stellte sich schweigend vor sie hin und lächelte. »Ich sehe sie an«, sagte die Dame geziert, »und schäme mich.« »Sie haben den Brief?« »Die Versuchung war zu groß. Hier ist er.« Thermosessow nahm das versiegelte Kuvert aus ihrer Hand. »Ich schäme mich, ganz entsetzlich, aber was soll ich machen? Ich bin ein Weib.« »Ach, lassen Sie doch, ein Weib. Umso besser, dass Sie ein Weib sind. Das Weib ist ein viel besserer Freund als der Mann. Und ich bin ein so vertrauensseliger Narr, dass ich wirklich warme, aufrichtige Freundschaft, ich meine weibliche Freundschaft, sehr nötig habe. Jetzt habe ich mich an Herrn Bornowlokow angeschlossen. Wir sind schon lange Freunde und er ist auch jetzt mehr mein Freund als mein Vorgesetzter. Wenigstens scheint es mir.« »Ja, ich sehe. Sie sind sehr treuherzig und vertrauensselig.« »Ich bin einfach ein Narr in dieser Beziehung, ein völliger Narr, ein kleines Kind kann mich Nase führen.« »Das ist aber nicht gut, gar nicht gut.« »Was kann ich gegen meine Natur? Jemand, der meine Freundschaft mit Bornowlokow genau beobachtet hatte, sagte mir einmal, pass auf, Ismail Petrovich, du bist zu leichtgläubig. Baue nicht zu sehr auf diese hinterlistige Freundschaft. Bornowlokow zeigt hinter deinem Rücken ein ganz anderes Gesicht, als du zu sehen gewohnt bist. Aber ich kann nicht anders. Ich muss ihm glauben.« »Warum tun Sie es?« »Ach Gott, ich bin nun mal so. Ja, wenn mir Beweise vorlegte, wenn ich hören könnte, wie er in meiner Abwesenheit von mir spricht, wenn ich einen Brief von ihm sehen könnte. Den Freundesdienst würde ich mein Leben lang nicht vergessen.« Die Postmeisterin bedauerte, dass sie diesen hinterlistigen Bornowlokow nie zu Gesicht bekommen habe, und fragte, ob Thermosessow vielleicht eine Fotografie des Verräters besäße. »Leider nicht, aber einen Brief von ihm. Hier, sehen Sie seine Handschrift.« Und er zeigte ihr einen Fetzen Papier von Bornowlokows Hand beschrieben. Beim Fortgehen ließ er ihn wie von ungefähr auf dem Tische liegen. Ende des 12. Kapitels. Ende des 3. Buches. Gelesen von Schalkmar.